Achtung! Hochspannung! Der Krimi im Rias. Professor Van Dusen und der fliegende Teppich. Weißt du, was das macht? 2 und 2. Ja, weißt du jeder. 4. 4. Ich will ja mal was sagen. 2 und 2 ist 5. Ach was? Oder 6. 3. Oder 77. Nur nicht 4. Niemals. Hast ja recht, Kamerad. Trinken wir noch einen? Natürlich trinken wir noch einen. Herr Wirt, ja. Whisky für mich und meinen Freund. Whisky gibt's hier nicht, hab ich doch schon 3-mal gesagt. Na, 2 Absinth. Am besten lasse ich die Flasche auch gleich da. Da ist ja scheißliches Zeug. Nimm's, wie es kommt, Kamerad. Spiel alles runter. Prost. In der Stadt Oran, an der nordafrikanischen Küste, liegt die zu Recht weithin unbekannte Hafenkneipe zum karierten Kakadu. Und in besagter Kneipe saß ein, es muss leider gesagt werden, nicht mehr ganz nüchterner Hutchinson Hedge und ärgerte sich. Runter damit! So ist's recht, Kamerad. Wie spät? Genau 5:55, Kamerad. 5:55. 22:55 Uhr. Wer fährt er jetzt ab? Wer fährt ab? Der Dampfer mit dem Professor. Lass ihn abfahren, Kamerad. Trink noch einen Schluck. Jawohl. Soll er ohne mich fahren? Soll er sehen, wie er ohne mich klarkommt? Weißt du, was er vorhin zu mir gesagt hat? Nö, was denn? Damit hatte der ganze Ärger angefangen. Mit ein paar unfreundlichen Worten von Professor Dr. Augustus Van Dusen, der Denkmaschine, in unserer Kabine an Bord der Karthago. Es war nach dem Mittagessen am 26. Januar 1905, ein historisches Datum, wenn man an die Folgen denkt. Strapazen, Quälereien, ein Fort in der Wüste, belagert von grausamen Beduinen und vor allem Van Dusens sagenhafter fliegender Teppich, von dem die Geschichtenerzähler der Sahara noch heute Erstaunliches zu berichten wissen. Wir machten eine Kreuzfahrt an der nordafrikanischen Küste, der Professor und ich, nachdem wir in Ägypten den sensationellen Fall des todbringenden Pharaonengrabes gelöst hatten. Dabei, vielleicht wissen Sie es noch, war der Denkmaschine ausnahmsweise ein Irrtum unterlaufen und ich konnte mir nicht verkneifen, das dem großen Mann ab und zu unter die Nase zu reiben. Mein lieber Hedge, wie so vieles ist Ihnen offenbar auch entgangen, dass mein Irrtum, wie Sie sich auszudrücken belieben, eine für die Aufklärung jener mysteriösen Angelegenheit gänzlich nebensächliche, ja, nein, genau genommen, also, eine in jeder Hinsicht belanglose Tatsache darstellt. Das kann man hinterher leicht sagen, Professor. Genug davon! Ich wäre Ihnen verbunden, wenn Sie diese, nun ja, irrelevante Unstimmigkeit der verdienten Vergessenheit anheimfallen lassen würden. Halte ich Ihnen etwa ständig Ihre Dummheiten vor? Ja, lenken Sie dich ab, Professor. Wollte ich damit anfangen, käme ich nie zu einem Ende. Erlauben Sie, Professor, immerhin bin ich Ihr Assistent. Assistent? Dass ich nicht lache. Von Ihrer intellektuellen Kapazität her sind Sie, gestatten Sie den harten Ausdruck, nicht einmal zum kriminologischen Kanalarbeiter geeignet. Nur, also, und was Sie Ihre journalistische Tätigkeit betrifft, wenn ich mich, was selten genug geschieht, überwinde und jenes unsägliche Blatt zur Hand nehme, nur werden Sie aber nicht Sie Ihre Ergüsse zu veröffentlichen pflegen, sehe ich mich stets schon nach wenigen Sekunden gezwungen, es wieder sinken zu lassen. Ich kann mich nur wundern, dass Ihr Redakteur bereit ist, ein derart infantiles und zu allem Überfluss auch noch ungrammatikalisches Geschreibsel zu drucken. Professor van Dusen, das geht zu weit. Auch unsere langjährige Zusammenarbeit! Dass Sie mir permanent hinterher, beziehungsweise vor den Füßen herumlaufen, das nennen Sie Zusammenarbeit? Also Sie haben kein Recht, mich auf solche Weise herunterzuputzen. Leben Sie wohl! Wohin gehen Sie? Von Bord! Ich will Ihnen nicht länger vor den Füßen herumlaufen! Sie werden bald zurückkommen! Uran ist keine sehr angenehme Stadt! Immer noch besser als Ihre Gesellschaft! Ich war ungeheuer sauer, als ich durch die Straßen von Uran strich. Die Stadt war wirklich nicht angenehm. Darin hatte der Professor recht gehabt. Schmutzig, staubig, heiß und stinkend. Irgendwie landete ich schließlich im karierten Kakadu, einer richtigen Kaschemme, wo es nicht einmal Whisky gab. Aber das war mir egal. Trank ich eben Absinth, dieses scharfe grüne Zeug, das aussieht wie Gift und auch so schmeckt. Und dabei kam ich ins Gespräch mit einem netten Menschen, der mir gut zuredete und mich immer wieder frei hielt. Das hätte mich eigentlich stutzig machen müssen. Aber ich war eben nicht voll in Form. Weißt du, was du brauchst, Kamerad? Andere Menschen, andere Umgebung, wo du deinen Ärger vergessen kannst. Lass nur sausen, diesen Professor van Dusen. Dusen, van Dusen, Professor, Doktor. Geschenk, Doktor, Kamerad. Doktor. Fang ein neues Leben an. Zu. Ich hab da eine Idee. Schick mal nach. Ist ja leer, die Flasche. Patron? Hm? Noch eine Runde. Ja, in Ordnung. Also pass auf. So laut, bitte, mein Kopf. Der Herr braucht wohl eine Extra-Einladung. Los, los! Wenn du nicht in 3 Sekunden aus dem Bett bist, gibt's einen Tag Prison. Aber das ist doch mein Kumpel aus dem karierten Kakadu. Ich habe dich gar nicht erkannt in diesem komischen Aufzug. Hör mal, der Absinth, den du mir eingetrichtert hast, der muss mir nicht bekommen sein. Ich habe Halluzinationen. Ach ja? Ja, ich bilde mir ein, ich bin in einem Schlafsaal. Mein Kopf ist kahlgeschoren. Und neben meiner Pritsche liegt eine Uniform. Das kann doch alles nicht wahr sein. Sag, dass es nicht wahr ist, Kumpel. Schnauze, nimm gefälligst Haltung an, wenn du mit einem Sergeanten sprichst. Sergeant? Das wird ja immer verrückter. Du bist jetzt in der Legion, benimm dich entsprechend. Zieh die Uniform an, nicht so lahm, bis die Tempo. Legion? Etwa die Fremdenlegion! Was denn sonst? Heute Nacht hast du unterschrieben. Freiwillig. Du wolltest weg von irgendeinem Professor. 5 Minuten, stehen alle angezogen und gewaschen auf dem Kasernenhof! Oh. Es war keine Halluzination. Kein Albtraum. Es war Wirklichkeit. Nackte, brutale Wirklichkeit. Ich war in der berüchtigten Fremdenlegion gelandet. Kennen Sie doch, diese grimmige Truppe, die sich die große Nation für ihre schmutzigen Kriege hält, um kostbares französisches Blut zu sparen. Ich hatte unterschrieben für die obligatorischen 5 Jahre. Mein Gott, muss ich besoffen gewesen sein. Was jetzt? Mechanisch zog ich mir die blaue Uniformbluse über und die roten Hosen, setzte das weiße Käppi auf und wankte den anderen nach auf den Kasernenhof. Ihr seid jetzt Angehörige der ruhmreichen Légion étrangère. Was ihr vorher wart, ist ausgestrichen, vergessen, vorbei. Führt euch gut, dann ist die Legion auch gut zu euch. Führt euch schlecht, dann macht die Legion Frikassé aus euch. Irgendwelche Fragen? Ja, hier. Ich will aus dem Verein wieder austreten, so schnell wie möglich. Was? Wissen Sie, als ich unterschrieben habe, da war ich ein bisschen alkoholisiert, nicht im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte sozusagen. Schnauze! Hören Sie mal! Heute Nachmittag, 2 Stunden Dauerlauf mit Sandsäcken! Wegen Aufsässigkeit. Weitere Fragen? Mit mir können Sie sowas nicht machen, ich bin amerikanischer Bürger! Was bist du? Gar nichts bist du! Legionär bist du! Die Legion ist kein Club, wo du ein- und austreten kannst, wie du gerade lustig bist. Nochmal 2 Stunden Dauerlauf! Seien Sie doch mal vernünftig! Ach, du bist einer von denen, die die Schnauze nicht halten können. Weißt du, was wir mit denen machen? Keine Ahnung. Dann pass mal schön auf! Also, zuerst, da wirst du... Sergeant Kanak, kommen Sie mal her. Mon Colonel. Gerade ist ein Kabel eingetroffen von Colonel Lyoté. In der Larek ist der Teufel los. Die Olet Dera sind in Aufruhr und die Olet Rafa werden auch schon unruhig. Die Forster unten müssen dringend verstärkt werden. Ein paar Abteilungen vom 2. Regiment in Saida sind schon unterwegs. Sie, Sergeant, werden sich gleich mit 20 Mann nach Fort Bouyala in Marsch setzen. Wenn Sie mir die Bemerkung gestatten, mein Colonel. Sergeant. Wir haben doch hier bloß blaue, ganz frische Rekruten, noch gar nicht ausgebildet. Keine Diskussion, Sergeant. Ein Legionär kann alles. Nehmen Sie 20 Rekruten, bringen Sie ihnen auf dem Marsch das Nötigste bei. Oui, mon Colonel. Also, machen Sie schon. Spätestens in einer Stunde brechen Sie auf. Oui, mon Colonel. Alles! Moment, Sergeant Kanak, so heißen Sie doch. Schöner Name, steht Ihnen ausgesprochen gut zu Gesicht. Wir waren noch nicht fertig. Gut, dass du mich erinnerst. Du kommst auch mit. Mit? Wohin denn? In die Wüste Sahara mit aufständischen Beduinen kämpfen. Was? Davon steht aber nichts im Vertrag. Erster und zweiter Zug! Vortreten! Auf Kommando abrücken zur Kleiderkammer! Feldmarschgepäck für Wüsteneinsatz fassen! Und was dich betrifft, mein spezieller Freund mit der großen Klappe, um dich werde ich mich unterwegs höchstpersönlich kümmern. Erster und zweiter Zug! Rechts um! Vorwärts! Marsch! Da hatten wir den Salat. Gerade erst unterschrieben bei den Brüdern und schon unterwegs in die Wüste. 1 Stunde später saßen wir im Waggon. Der Zug fuhr über Saida, vorbei am großen Salzsee Shott el-Shergi, bis zu einem Kaff namens Ain Sefra. Da war Endstation. Von jetzt ab mussten wir laufen. Immer geradeaus durch die Wüste. Wer nicht bei der fremden Legion in Nordafrika war, der hat keine Ahnung, was marschieren heißt. Jeden Tag 40 Kilometer hintereinander weg. Pro Stunde nur 5 Minuten Pause. Sand und Hitze gratis. Und das alles für den fürstlichen Tagessold von 5 Centime. Wissen Sie übrigens, was das Marschgepäck eines Legionärs wiegt? Fast 1 Zentner. Damit latschen Sie mal Tag aus Tag ein durch brennend heißen Wüstensand. Sie fragen sich vermutlich schon seit einiger Zeit, was hat denn nun Professor Van Dusen gemacht, als sein treuer Hedge plötzlich verschwunden war? Um Ihnen das zu beantworten, muss ich in meiner Geschichte mal kurz wieder zurück. Zum Abend des unglückseligen 26. Januar, kurz vor 11 Uhr. Folgen Sie mir auf die Brücke des Passagierdampfers Karthago. Anker auf. Anker auf. Anker auf. Kapitän. Kapitän, Sie dürfen nicht ablegen. So, wer sagt das? Professor Dr. Augustus Van Dusen. Oh, einer so eminenten Persönlichkeit wie Ihnen, Professor, würde ich ja gerne den Gefallen tun, aber leider der Fahrplan, wissen Sie. Mr. Hedge ist noch nicht an Bord. Sehr bedauerlich, Professor. Anker auf, Leinen los. Anker auf. Anker auf. Leinen los. Leinen los. In diesem Falle, Kapitän, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mir die Möglichkeit geben, Ihr Schiff zu verlassen. Wie Sie wünschen, Professor. Ein Boot für Professor Van Dusen. Ein Boot für Professor Van Dusen. Ein Boot für Professor Van Dusen. Und Ihr Gepäck, Professor? Hinterlegen Sie es beim amerikanischen Konsul in Tange. Gepäck in Tange hinterlegen. Gepäck in Tange hinterlegen. Gepäck in Tange hinterlegen. Professor Van Dusen stieg im besten Hotel von Oran ab und machte sich gleich am nächsten Morgen auf die Suche. Er kennt mich, deshalb fragt er in allen Bars und Kneipen und schließlich, es war am frühen Nachmittag, kam er auch in den karierten Kakadu. Mir fällt nur was ein, wenn ich Geld sehe, Monsieur. 20 Francs. Na ja, legen Sie noch mal so viel drauf. Und ich singe Ihnen was vor. Merci, Monsieur. Ja, also Ihr Freund war gestern Abend hier. Ich erinnere mich genau. Ein Wirt muss ein gutes Auge haben. Aber wie Sie sagen, graugestreifter Anzug, Panama-Hut mit rotem Band. Ja, leicht törichter Gesichtsausdruck. Genau, Monsieur. Hat geschluckt wie ein Fisch. Apropos, kleiner Absinth auf Kosten des Hauses. Nein, danke, danke. Ich pflege keinen Alkohol zu mir zu nehmen. Wie Sie wollen, Monsieur. Vielleicht doch besser so. Der Absinth gestern ist Ihrem Freund, glaube ich, gar nicht gut bekommen. Er war nämlich mit diesem Kanak zusammen, von der Legion. Und er sucht in den Kneipen Nachwuchs, das weiß jeder. Sie meinen, dieser Kanak wirbt für die Fremdenlegion? Tja, wenn Sie das Werben nennen wollen. Er schüttet die Leute voll mit Schnaps, bis sie nicht mehr wissen, wo vorn und hinten ist. Dann lässt er sie unterschreiben. Um Gottes Willen. Und mit diesem gefährlichen Menschen hat mein Freund Absinth getrunken? Stundenlang, Monsieur. Und hat er unterschrieben? Kann schon sein. Jedenfalls ist Kanak beim Zapfenstreich mit ihm ab zum Fort. Welches Fort? Fort Saint-Denis, oben auf dem Berg, wo die Legionäre ihr Quartier haben. Die nächste Station des Professors war Mr. Blenkinsop, Konsul der Vereinigten Staaten in Oran. Schlimme Sache, Professor. Ich fürchte, da kann man nicht viel machen. Mr. Hedge ist volljährig. Und wenn er den Vertrag unterschrieben hat... Wenn er unterschrieben hat. Können Sie das feststellen, Mr. Blenkinsop? Ja. Also die Legion gibt zwar prinzipiell keine Auskünfte, aber... Wo logieren Sie, Professor? Im Hotel du Commerce. Es gibt gewisse Mittel und Wege, höchst inoffiziell. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich werde mich noch heute Abend mit Ihnen telefonisch in Verbindung setzen. Und das tat Mr. Blenkinsop denn auch. Kurz vor Mitternacht. Ihre Befürchtung hat sich bewahrheitet, Professor. Seit 24 Stunden ist Mr. Hedge Angehöriger der Fremdenlegion. Nummer 66788. Leicht zu merken. Können Sie ihn herausholen, Mr. Blenkinsop? Völlig unmöglich, Professor. Leider. Auch nicht inoffiziell. Bedauere, Professor. Auch nicht inoffiziell. Mr. Hedge wird seine Dummheit ausbaden müssen. Fassen Sie sich in Geduld. Das ist alles, was ich Ihnen dazu sagen kann. Ja, aber Mr. Blenkinsop... In einem solchen Fall sind wir machtlos. Außerdem befindet Mr. Hedge sich nicht mehr in meinem Amtsbereich. Er ist schon heute früh mit einer Abteilung weit nach unten in die Wüste geschickt worden. Ich werde also selbst etwas unternehmen müssen. Bitte, Professor. Sie sind ein freier Mensch. Aber erwarten Sie von mir keine Unterstützung, falls Sie mit den französischen Behörden in Konflikt geraten. Ein Professor Van Dusen, verehrter Mr. Blenkinsop, wird mit jeder Behörde fertig. Auch mit der Fremdenlegion? Das wird sich zeigen. In die Wüste, sagten Sie. Wohin genau? Der Bestimmungsort ist Fort Bouyala. Das liegt in der Nähe der marokkanischen Grenze, irgendwo im Gebiet der großen Dünen. In El Arek? Ja, so heißt das wohl. Jedenfalls noch weit hinter der Oase Tagit. Und wenn ich bis nach Timbuktu reisen müsste? Ich werde Mr. Hedge aus seiner misslichen Lage befreien. So? Na, dann viel Glück, Professor. Sie werden es nötig haben. Noch in derselben Nacht verließ Professor Van Dusen sein Hotel und war seitdem aus dem Gesichtskreis der zivilisierten Welt verschwunden. Zurück zu meiner Wenigkeit. Ich stiefelte immer noch mit meinen Leidensgenossen durch die Wüste. Halt! 5 Minuten Pause! Das Wasser in den Feldflaschen muss bis heute Abend reichen. Also sauft nicht gleich alles auf einmal aus. Sergeant, ich kann nicht mehr. Dann bleib doch liegen von mir aus. Aber wenn wir weg sind, dann kommen die Beduinen. Und bringt mich um? Später, mein Freund. Vorher stechen sie dir in aller Ruhe die Augen aus, schneiden dir die Ohren ab, die Nase und noch so dies und jenes. Oh nein. Also ich würde mir das an einer Stelle gründlich überlegen. Mein Gott, ist das eine miese Tour. Man sollte sich beim Reiseleiter beschweren. Nächstes Mal buche ich bei der Konkurrenz. Essen schlecht, trinken noch schlechter, Blasen an den Füßen, Hitze und diese langweilige Aussicht immer dasselbe. Natürlich. Legionär Hatsch. Offenbar immer noch nicht zahm. Warte, bis wir im Fort Bouyala sind. Dann werden wir dir die Hammelbeine schon langziehen. Sergeant, da hinten, auf der Düne, sind das nicht Kamele? Beduinen! Alarm! Zu den Waffen! Und zu allem Überfluss auch noch recht ungemütliche Eingeborene. Nicht, dass ich sie in Übel nehme. Das hier ist schließlich ihr Land, oder? Ich würde mich auch wehren, wenn fremde Soldaten anmarschiert kommen und mir meine Jagdgründe wegnehmen wollen. Ach, so einer bist du! Jawohl, ich glaube, dass jedem Menschen von Gott das Recht auf Freiheit und Selbstständigkeit gegeben wurde. Oder so ähnlich. Also eure Unabhängigkeitserklärung und all dieses Zeug, das vergiss mal so schnell wie möglich. Du bist jetzt Legionär! Und ein Legionär tut, was ihm befohlen wird. Du kannst doch schießen. Klar, Boxen auch. Soll ich es ihm beweisen? Schnauze! An die Gewehre! Wir wollen den Brüdern da hinten mal was aufbrennen. Legt an! Du auch, Legionär Hatsch! Ich behalte dich im Auge. Zu ihrem Glück und wohl auch zu unserem rückten die Brüder ganz schnell ab. Und wir zogen weiter, immer weiter. Die Sonne brannte. Hinter uns, um uns, vor uns Sand. Nichts als Sand, Sand, soweit das Auge reichte. Aber plötzlich... Am Horizont, was war das? Kühle, grüne Palmen. Immer mehr. Ein ganzer Palmenhain. Und darunter ein See. Ein tiefblauer See. Die Oberfläche leicht gekräuselt von einer erfrischenden Brise. Und was am unwahrscheinlichsten war und gleichzeitig am erfreulichsten, am Ufer... Unter wogenden Palmenwedeln ein gemütliches Gasthaus mit einer Terrasse, über der sich eine rot gestreifte Markise spannte. Und auf dem Schild war, trotz der Entfernung, ganz deutlich zu lesen, eisgekühlte Getränke. Champagner, Weine, gepflegte Biere, Whisky und Soda. Mir stiegen vor Entzücken fast Tränen in die Augen. Ich legte einen Schritt zu und noch einen und... Da. Auf einmal verschwand das ganze wundersame Panorama in hitzeflimmernder Luft. Eine Fata Morgana. Nur eine Fata Morgana. Aber Moment mal. Irgendwas war doch noch zu sehen. Ein Viereck aus weißen Mauern, an den Ecken niedrige Türmchen und darüber die Trikolore. Das war keine Fata Morgana. Frau Bujala! Männer, wir sind da! Jetzt ein bisschen zackiger, wenn ich bitten darf. Kameraden sollen noch keinen schlechten Eindruck von uns kriegen. Also dann, eins, zwei und ein Lied! Drei, vier! Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord. In den Kessel erfaulte das Wasser und jeden Tag ging eine über Bord. Und so rückten wir mit Gesang in Fort Bujala ein. Sehr zackig war es nicht, aber gegen die abgeklapperten Figuren, die uns entgegenschlichen, sahen wir noch immer aus wie die preußische Leibgarde. Seht ihr euch gut an, Männer. Die Besatzung von Fort Bujala. So werdet ihr auch bald aussehen. Die Wüste ist hart. Und Kapitän, melde gehorsamst, Sergeant Kanak mit 20 Mann Verstärkung aus Oran eingetroffen. Ja, und deshalb wagt man es, mich in meiner Mittagsruhe zu stören? Mittagsruhe um 7 Uhr abends. Nom de Dieu, wer war das? Vorzeiten? Ignatsch! Und Kapitän, Nummer 66788, ein renitenter, aufsässiger Bursche. Das scheint mir auch so. Du da, damit du gleich weißt, was im Vorbujala üblich ist. Kein Abendessen und Prison bis morgen. Abteilen. Prison in Fort Bujala, das war keine mehr oder weniger zivilisierte Arrestzelle. Das sah so aus. Der Delinquent wurde neben dem Tor bis zum Hals in den Sand eingegraben. Und da ließ man ihn dann, wenn es Tag war, in der Sonne schmoren und bei Nacht vor Kälte zusammenschrumpeln. Es war wohl die unangenehmste Nacht meines Lebens. Und während ich fror und nicht mal richtig bibbern konnte, weil ich so fest im Sand steckte, schwor ich, mir bei nächster Gelegenheit selbst in den Hintern zu treten. Gegen die Fremdenlegion ist ja sogar Professor Van Dusen ein liebenswerter Teddybär. Hä? Zur Vernunft gekommen, Legionär Hatsch? Könnte man sagen, hochverehrter Sergeant Kanak. Könnte man sagen. Sehr gut, Legionär Hatsch. Wissen Sie... Im Loch war es so schön ruhig und friedlich. Da habe ich ein bisschen nachgedacht. Die Legion hat noch jeden klein gekriegt. Soll ich Ihnen was verraten, Sergeant? Hä? 2 + 2 ist doch 4. Immer und überall. Fängst du schon wieder an? Die Tage vergingen und jeder Tag war wieder anders. Wecken um 5, dann sogenanntes Frühstück, Zwieback und schmutziges warmes Wasser, Kaffee genannt, Exerzieren, sogenanntes Mittagessen, Suppe aus angeschimmeltem Reis mit 2 Fettaugen pro Mann, wieder Exerzieren, sogenanntes Abendessen, siehe Mittag, 9 Uhr Zapfenstreich, nachts Wache schieben. Wein gab es schon lange nicht mehr, außer für Hauptmann Lavasch, der jeden Tag seine 5 Flaschen wegputzte. Nicht zu trinken, wenig zu essen und ein Tagesablauf von tödlicher Langeweile. Deshalb war ich richtig froh, als endlich mal was Unvorhergesehenes passierte. Achtung! Ein Beduine! Reitet direkt aufs Fort zu! Alarm! Schließt das Tor! Jeder auf seinen Posten! Gewehre geladen und schussbereit! Regen sich mal wieder ab, Sergeant! Ist doch bloß einer, der tut uns doch nichts! Ach, was du nicht sagst! Und wie viele Beduinen stecken hinter den Dünen? Weiß ich doch nicht. Ja, aber ich weiß, Legionär Hatsch. Ein ganzer Stamm. Der Alte da draußen ist nämlich ein Scheich. Los, mach dem Kommandanten Meldung. Muss das sein? Wenn ich seine Majestät aufwecke, kriege ich bloß wieder Prison. Keine Widerrede, Legionär Hatsch! Es geht um Leben und Tod! Also rüttelte ich Hauptmann Lavache wach. Der war zuerst sehr ungnädig, ließ sich dann aber doch herab ans Tor zu torkeln, um sich anzuhören, was der Scheich mitzuteilen hatte. Hört mich an, ihr Rumi! Ihr ungläubigen Hunde, die ihr von jenseits des Meeres gekommen seid! So spricht sie die Abd el-Afid, Scheich des großen und berühmten Stammes der Ulet Rafa! Eure stinkende Anwesenheit ist Allah und seinen gläubigen Dienern ein Gräuel! Entfernt euch! Verlasst unser Land! Geht dorthin zurück, wo ihr hergekommen seid! Was? Was sagt der Sergeant? Wir sollen abziehen, mein Kapitän. Was? Abziehen? Kommt nicht in Frage. Wir sind ein Vorposten der Zivilisation. Wie lautet eure Antwort? Meld! Ihr Legion stirbt, aber sie erhebt sich nicht. Gut. Was? Dann stirbt! Hunderte von Beduinen tauchten plötzlich aus den Dünen auf und stürmten mit Gebrüll aufs Fort zu. Wir schossen aus unseren Lebellgewehren, bis die Läufe so heiß wurden, dass sie sich kaum noch anfassen ließen. Den ersten Ansturm konnten wir so abschlagen, aber das nützte uns nicht viel. Die Ulet Rafa zogen sich ein Stück zurück und setzten sich in einem weiten Ring um uns herum fest. Fort Bujala war eingeschlossen. Etwa um diese Zeit, es kann auch 2-3 Tage früher gewesen sein, zog ein frommer islamischer Wanderprediger, ein sogenannter Marabout, hoch zu Kamel in die Oase Tagit ein, gut 100 Kilometer nordwestlich von Fort Bujala. Hier war noch alles ruhig, das heißt, so ganz ruhig auch nicht. Manchmal hörte man in der Entfernung ein merkwürdiges Rattern und Knattern. Der Marabout spitzte die Ohren und hielt sein Kamel an. Täuschen mich meine Ohren? Oder vernehme ich in der Tat, hier mitten in der weiten Sahara, den Motor eines Aeroplans? Kein Zweifel. Ein luftgekühlter 8-Zylinder-Motor von 50 Pferdestärken. Und dort hinten, über den Palmen wird sie auch schon sichtbar, die Flugmaschine. Ein Eindecker mit Zugpropeller, wie es den Anschein hat. Interessant. Ja, ja, schon gut. Gib Ruhe! Ruhig! Da fällt mir ein, las ich nicht kürzlich in den aeronautischen Mitteilungen, der bekannte französische Luftschiffer Louis Blériot habe sich nach Nordafrika zurückgezogen, um sich ungestört auf die von ihm ins Auge gefasste Überquerung des Ärmelkanals vorzubereiten? Ach, wie angenehm wäre es, sich dieser Maskerade hier zu entledigen und mit einem Experten einen Disput über aktuelle aeronautische Probleme zu führen. Doch nein. Nein, Augustus, nicht einmal die Wissenschaft darf dich von deiner Aufgabe abhalten. Vorwärts, heißt die Parole. Fort Bujala ist das Ziel. Hey. Ja, nun lauf schon. Allerdings, dass sich in der Oase Tagit ein funktionsfähiger Aeroplan befindet, diese Information sei sorgfältig festgehalten. Sie könnte sich unter Umständen als hilfreich, vielleicht sogar, wer weiß, als lebensrettend erweisen. Ja, ja, hier, hier! In und um Fort Bujala war der Teufel los. Immer wieder griffen die Beduinen an, vorzugsweise nachts, wenn man sich hingelegt hatte. Allmählich wurde die Verpflegung knapp. Das Ende von Fort Bujala und seiner Besatzung war abzusehen. Und das bedeutete leider auch das Ende von Hutchinson Hatch, Reporter und infolge zeitweilig verminderter Zurechnungsfähigkeit Fremdenlegionär. Der Marabout hatte inzwischen sein Ziel fast erreicht. Während ich im Fort mich vor Schlaflosigkeit, Durst und Hunger kaum noch auf den Beinen halten konnte, saß er nur ein paar hundert Meter entfernt im Douar oder Zeltdorf der Uladraffer und ließ sich einen ihm zu Ehren geschlachteten Hammel schmecken. Der Scheich, ein frommer Mann, wusste, was er heiligen Pilgern schuldig war und fütterte seinen Gast eigenhändig mit den besten Stücken. Köstlich. O Scheich, nicht wahr? Spricht nicht so der weise Mulai Ibrahim? Wie lieblich ist die silberne Sichel des Mondes. Wie lieblich die Nacht mit einer erblühten Jungfrau. Doch lieblicher als alles auf Erden sind des Hammels kreisrunde Augen, geschmort im eigenen Fett. Nimm auch das andere Auge, O Marabu. Ich danke dir, O Scheich. Aber Allah liebt es nicht, wenn seine Diener sich der Völlerei ergeben. Iss es selbst, O Scheich. Du bist eines solchen Leckerbissens würdig. Zu glücklicher Stunde, O Marabout, hat Allah dich zu uns geführt. Wie das, O Scheich? Die tapferen Krieger der Uladraffer haben das feste Haus umzingelt, welches die Ungläubigen in unserem Lande zu errichten wagten. Noch zweimal wird die Sonne auf und noch einmal wird sie untergehen. Dann werden wir zum letzten Sturm antreten und alle Ungläubigen niedermetzen. Oh, wie erfreulich, O Scheich. Wir werden sie massakrieren, O Marabout. Massakrieren wie tollwütige Hunde und keinen einzigen von ihnen verschont. Keinen einzigen, O Scheich? Würdest du nicht vielleicht doch in Erwägung ziehen, einem, nur einem, das Leben zu schenken? Beispielsweise, wenn ein frommer Marabout für ihn eintrete. Du setzest mich in Erstaunen, O Marabout. Gebietet nicht Allah, jeden Ungläubigen ohne Erbarmen zu verfolgen? Ganz recht, O Scheich, ganz recht. Es war lediglich eine hypothetische Frage. Wie? Übermorgen, also... Wenn sich die Sonne erhebt über die Dünen von El Arek. Heute haben wir den 23. Februar, das heißt am 25. Februar frühmorgens. Wenig Zeit, Augustus. Was sagst du, Marabu? Nichts weiter, O Scheich. Nur ein Stoßgebet zu Allah, dass er dir bei deinem frommen Werk behilflich sei. Amen, O Marabu. Und wenn wir die ungläubigen Hunde in Bujala vernichtet haben, werden wir weiterziehen zur Oase Tagit, um auch dort jene... Tagit, natürlich. Hast du die Möglichkeit, O Scheich, eine Nachricht nach Bujala zu befördern? Zu den Ungläubigen? Eine Nachricht? Du wolltest hacken, eine Formel, eine geheime Beschwörungsformel, welche noch aus der Zeit des großen Magiers Suleiman stammt. Allah hab ihn selig. Sie wird Verwirrung in die Herzen der Ungläubigen senken und ihre Kraft zu Wasser werden lassen, sodass sie eurem Angriff nicht widerstehen können. Wenn es sich so verhält, O Marabout, dann schreibe sie nieder, deine Beschwörung. Wir werden einen Weg finden, sie ins Fort gelangen zu lassen. Die Lage in Fort Bujala wurde immer aussichtsloser. Der Kafar ging um. Der Wahnsinn der Wüste. Legionäre warfen plötzlich die Waffen weg, sprangen vor den Mauern und rannten brüllend mit Schaum vor dem Mund in die Dünen, eine leichte Beute für die Beduinen. Ich hatte solchen Hunger, dass ich liebend gerne Hammelaugen gegessen hätte, geschmort oder roh, ganz egal. Wasser gab es auch nicht mehr. Die Beduinen hatten unsere Quelle vor dem Tor besetzt und Freiwillige, die nachts hinschleichen und Wasser holen wollten, kamen nicht zurück. Oder genauer gesagt, sie kamen zurück, aber nur teilweise. Yeah. Er hat also auch den Schulz erwischt. Es sieht so aus. Scheußliche Angewohnheit von den Brüdern, die Köpfe ihrer Opfer über die Mauern zu schmeißen. Psychologische Kriegführung. Legendär Hatsch. Ja, das ist Schuld. Armer Kerl. Mann, ne? Er hat was zwischen den Zähnen. Ein Zettel. Eine Botschaft, der Beduin. Zeig her! Zwei plus zwei ist vier. Was? Zwei plus zwei ist vier. Merkwürdige Botschaft. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Da war noch jemand in Fort Bujala, dem die Botschaft ausgesprochen bekannt vorkam. Ihr ergebener Diener Hutchinson Hatch. Von jetzt ab hatte ich nicht nur Hunger, Durst und Sandflöhe, ich hatte auch Hoffnung. Ich wusste, irgendwo da draußen steckte der Professor und das bedeutete, ich war schon so gut wie gerettet. Denn Professor Dr. Augustus van Dusen wird mit jedem Problem fertig. Mit der Wüste, der Fremdenlegion und mit einem Beduinenaufstand. Die Frage war nur, wie? In einem Gewaltritt hoch zu Kamel war der fromme Marabout zur Oase Tagit zurückgekehrt. Und hier stand er in der offenen Tür eines Schuppens und sah zu, wie ein schnurrbärtiger Mann an einer Flugmaschine herumbastelte. Mert, so geht's auch nicht. Die Übertragungswelle zwischen Motor und Propeller ist zu schwach, Monsieur Blériot. Sie sollten den Querschnitt vergrößern. Gute Idee. Wer sind Sie? Oh, lassen Sie sich durch mein Wüstenkostüm nicht irritieren, verehrter Monsieur Blériot. Vor Ihnen steht Professor van Dusen. Van Dusen? Ja. Der Verfasser der grundlegenden Studien zur aerodynamischen Theorie der Aeronautik? In Person. Willkommen in Tagit, Professor. Auf Forschungsreise? Ja, das könnte man sagen, Monsieur Blériot. Lassen Sie sich nicht stören, arbeiten Sie nur weiter. Na, wo denken Sie hin, Professor? Da ich die Ehre habe, Sie hier bei mir zu sehen, Sie einen der bedeutendsten Aerodynamiker. Einen der bedeutendsten? Was halten Sie von meiner Blériot 5, Professor? Nicht uninteressanter kleiner Drachenflieger, mein lieber Blériot. Und bald waren die beiden aeronautischen Experten mitten in einer angeregten Fachdiskussion. Ganz ohne Frage gehört die Zukunft nicht dem Luftschiff, sondern der Flugmaschine, dem Aeroplan. Das, mein lieber Blériot, versteht sich von selbst. Die Frage ist, welcher Typ von Aeroplan wird sich durchsetzen? Der Drachenflieger, wie wir ihn hier in einem durchdachten Exemplar vor uns sehen, oder? Der Schraubenflieger, meinen Sie, Professor? Unwahrscheinlich. Nicht unbedingt, Monsieur. Es käme auf die Funktion an, den Einsatzbereich, die Start- und Landefläche. Der klassische Drachenflieger mit Propeller braucht, wie Sie wissen, zum Starten und Landen eine lange Bahn. Der Schraubenflieger dagegen, der Helikopter, wie ich ihn nennen möchte, kann direkt aus dem Stand senkrecht starten. In der Luft stillstehen. Gewiss, Professor, aber das sind doch rein theoretische Überlegungen, vorläufig jedenfalls. Ich habe darüber gelesen bei Walker und Alexander. Walker und Alexander, nun ja. Die fundiertesten Überlegungen zum Thema finden Sie zweifellos in meinen Studien, Monsieur Blériot. Wie ich dort schrieb, Seite 396 folgende, ein Gerät, welches die positiven Eigenschaften von Drachen und Schraubenflieger miteinander zu verbinden imstande wäre, verkörperte das Ideal einer Flugmaschine. Reine Spekulation, Professor. So weit sind wir noch lange nicht. Sagen Sie das nicht, mein lieber Blériot. Ihr Aeroplan zum Beispiel ließe sich mit verhältnismäßig wenig Handgriffen in eine solche Flugmaschine verwandeln. Wirklich? Aber ja, Monsieur, Sie bauen hier einen zweiten Motor ein. Wie ich bemerke, haben Sie einen vorrätig. Verbinden ihn mit einer senkrechten Antriebswelle, auf welcher Sie eine propellerförmige Schraube befestigen. Und Sie haben ein Fluggerät, das sich sowohl horizontal als auch vertikal bewegen könnte. Falls Sie beispielsweise ein Objekt, möglicherweise einen Menschen, auf engem Raum vom Erdboden aufzuheben wünschen. Sehr interessant, Professor, aber... Gehen wir gleich an die Arbeit. Geben Sie mir den Hammer. Unterstehen Sie sich, Professor. Lassen Sie die Finger von meinem Aeroplan. Ihre Theorien in Ehren, aber was mich interessiert, ist einzig und allein die Überquerung des Ärmelkanals. Und dazu brauche ich keinen Schraubenflieger oder Wie sagt Helikopter. Diese Unterhaltung wurde geführt am späten Nachmittag des 24. Februar 1905. Und am darauffolgenden Morgen bei Sonnenaufgang begann der Sturm auf Fort Bujala. Die Ulertraffer heulten aus vollem Halse, schossen, kletterten an den Mauern hoch. Wir verteidigten uns so gut es ging, aber allmählich ging die Munition zur Neige. Es sah schlecht für uns aus. Zur gleichen Zeit stand ein fassungsloser Monsieur Blériot in seinem leeren Schuppen und las einen Brief, den er auf dem Fußboden gefunden hatte, da, wo noch vor kurzem seine Flugmaschine gestanden hatte. Verehrter Monsieur Blériot, wenn Sie Motorengeräusch hören, ist es bereits zu spät. Sie werden feststellen, dass Ihr Aeroplan verschwunden ist, zusammen mit Ihrem, ich muss es zugeben, undankbaren Gast. Na, das kann man wohl sagen. Ich habe mich zu meinem eigenen größten Bedauern gezwungen gesehen, die Maschine für eine gewisse Zeit auszuleihen. Auszuleihen ist gut gesagt. Nachdem ich sie unter dem Mantel der Nacht, während Sie, verehrter Monsieur Blériot, sich ihres wohlverdienten Schlafes erfreuten, unverschämt zu einem Helikopter umgebaut hatte. Mir blieb keine Wahl, gilt es doch in größtmöglicher Eile ein Menschenleben zu retten. Naja. Sie werden Ihren Aeroplan unbeschädigt, wie ich zuversichtlich hoffe. Na, das hoffe ich aber auch. In El Barreda, jenseits der marokkanischen Grenze wiederfinden, wohin baldigst aufzubrechen ich Ihnen dringend rate, da die aufständischen Ulet-Rafa die Absicht bekundet haben, demnächst die Oase Tagit heimzusuchen. Da wird's aber Zeit. Mit allen guten Wünschen und Glück ab, wie wir Aeronauten zu sagen pflegen, Ihr ergebener Professor van Dusen. P.S. Falls Sie Ihren Phonographen vermissen. Was denn, den auch? Auch ihn habe ich zeitweilig an mich genommen. Merd! In Fort Bujala sah es derweil aus, wie bei Custers letzter Schlacht. Die Mauern waren überstiegen, der Innenhof wimmelte von Beduinen. In der Mitte standen wir, ein Häuflein von 7 oder ein paar mehr, aufrichten. Von Hauptmann Lavache war nichts zu sehen. Wahrscheinlich lag er sturzbetrunken in der Koje. Wir wehrten uns verzweifelt mit unseren letzten Patronen und mit den Bajonetten, aber wir wussten, nur ein Wunder konnte uns noch retten. Nur ein Wunder. Was war das? Ein merkwürdiges Geräusch in der Luft. Es kam näher, immer näher. Wie auf ein verabredetes Zeichen ließen Legionäre und Beduinen die Waffen sinken und starrten nach oben zum Himmel. Und da bot sich uns ein unglaublicher Anblick. Ein Aeroplan, aber ein Aeroplan, wie ich noch nie einen gesehen hatte. Vorne ein ganz normaler Propeller und dazu ein riesiger zweiter Propeller, der sich horizontal drehte. Und zwar oben, über dem Rumpf. Ungewöhnliche Maschine flog auf das Fort zu. Nicht sehr schnell. Und blieb dann direkt über uns in der Luft stehen. In einer Höhe von etwa 10, 12 Metern. Der Aeronaut, unkenntlich durch Helm und Brille, hielt etwas in der Hand. Es sah aus wie, ja, wie ein Fotograf. Ein Aeroplan mit einem Propeller auf dem Dach und einem Fotografen. Das konnte doch nur eine Fata Morgana sein. Der Aeronaut schien am Fotografen zu hantieren. Und plötzlich... Der Marsch der Legion! Wir sind gerettet! Oh, Anna! Ein Djinn! Ein Djinn auf einem fliegenden Teppich! Rettet euch, oh, ihr Krieger der Uledrafa! Die abergläubischen Beduinen spritzten voller Entsetzen auseinander, turnten mit affenartiger Geschwindigkeit über die Mauern und rasten in die Dünen. Jetzt senkte sich aus dem Aeroplan ein Seil zur Erde und eine Stimme ertönte von oben. Gehen Sie nicht so dumm herum, mein lieber Hedge! Fassen Sie das Seil! Professor, wie kommen Sie hierher? Und was ist das für eine Flugmaschine? Später, mein lieber Hedge, später! Nun fassen Sie doch endlich das Seil! Ja, gut so! Ja, und wir? Was will das uns? Bedauere, meine Herren! Der Helikopter kann nicht mehr als eine zusätzliche Person befördern! Sie werden sich selber helfen müssen! Hedge! Professor! Halten Sie sich gut fest! Wir steigen auf! Alles klar, Professor! Und jetzt Kurs West-Nordwest. El Bareda in Marokko. So flogen wir dahin. Van Dusen saß verhältnismäßig bequem im Fahrersitz des Aeroplans. Ich hing sehr viel unbequemer unten am Seil. Ich klammerte mich fest und bemühte mich, nicht zur Erde zu sehen. Immerhin war ich Kummer gewöhnt. Erst neulich in Athen, wahrscheinlich erinnern Sie sich noch, war ein Kraftmensch mit mir und dem Professor unter dem Arm über ein Hochseil spaziert. Und außerdem dachte ich, an einem Seil über der Wüste zu hängen, ist immer noch besser, als von Beduinen massakriert zu werden. Sie sagen ja gar nichts, mein lieber Hedge. Hat es Ihnen die Sprache verschlagen? Was soll ich sagen, Professor? Dass ich Sie noch mal wiedersehe? Und in einer so komischen Maschine? Bei der komischen Maschine handelt es sich um einen neuartigen Schraubenflieger, mein lieber Hedge. Ja? Oder auch Helikopter. Eine, wenn Sie wollen, spontane Van Dusen-Erfindung. Oh. Ich werde sie patentieren lassen, sobald wir die Zivilisation erreicht haben. Übrigens habe ich den Aeroplan entliehen. Um nicht zu sagen, entwendet. Um mich zu retten? Ich bin gerührt, Professor. Und nicht nur das. Ich bin auf Ihrer Spur wochenlang als frommer Marabout durch die Sahara gezogen. Oh. Habe mich bei fanatischen, fremdenfeindlichen Stämmen aufgehalten. Oi. Stets gewärtig, demaskiert und massakriert zu werden. Hammelaugen habe ich zu mir nehmen müssen. Och, und das alles für einen Menschen, der nicht einmal zum kriminologischen Kanalarbeiter geeignet ist. Lassen Sie Vergangenes vergangen sein, mein lieber Hedge. Vergessen wir, was der ein oder andere in, wie ich meine, durchaus verständliche Irritation gelegentlich geäußert haben mag. Einverstanden? Einverstanden, Professor. Sagen Sie mal, Professor. Ja, Hedge. Die Geschichte, die wir gerade hinter uns haben, ist gar kein richtiger Fall, genau genommen. Was Sie nicht sagen? Ja, Fremdenlegion, Beduinen, Wüste, Fata Morgana und ihr Heli... Helikopter! Kopter! Das alles ist ein Abenteuer, ein gewaltiges Abenteuer. Nicht daran zu tippen, eine tolle Story, ja, aber... Ich kann mir nicht helfen, mir fehlt die Kriminologie. Oh nein, da irren Sie, mein lieber Hedge. Ah ja? Was ist denn geschehen? Ein schwerer Fall von Kidnapping wurde aufgeklärt. Das Opfer konnte aus der Gewalt seiner Entführer befreit werden. Eine zutiefst kriminologische Affäre. Amateurkriminologisch, um ganz präzise zu sein. Ja, wenn Sie es so sehen. Moment mal, Professor. Kidnapping, das heißt doch Kindesentführung. Ganz recht, mein lieber Hedge. Sie wollen doch wohl nicht bestreiten, dass Ihr Verhalten in diesem Fall wie auch in anderen gewisse Ähnlichkeit mit dem eines im intellektuellen Sinne unmündigen Kindes aufweist. Oh, Professor, geht das schon wieder los? Ah! Keine Angst, mein lieber Hedge. Ich lasse Sie schon nicht fallen. Nun reißen Sie sich doch zusammen. Wir sind ja gleich da. Wie soll ich denn reißen an dem Strick hier? Ich gehe jetzt ein bisschen höher. Nicht so hoch. Keine Angst, Hedge. Können Sie ein bisschen schneller fliegen? Nein, im Gegenteil, ich muss langsamer fliegen. Er ist eben unverbesserlich, der Professor. Was soll man da machen? Weglaufen? Leicht gesagt. Sie haben ja gehört, was dabei rauskommen kann. Außerdem hing ich am Seil und war dadurch in meiner Bewegungsfreiheit ein bisschen eingeschränkt. Also tat ich gar nichts. Und das war dann wohl auch das Beste. Ohne Zwischenfall landeten wir am Rand der Oase El Bareda. Wir kauften Kamele und zwei Wochen später verwandelten sich in Tanga ein frommer Marabout und ein taubstummer Diener zurück in Professor Van Dusen und Hutchinson Hedge. Falls es Sie interessiert, die letzten Verteidiger von Fort Bouyala konnten sich nach hartem Wüstenmarsch zur nächsten französischen Garnison retten. Durch die Ereignisse und vor allem durch Van Dusens fliegenden Teppich war Sergeant Canac allerdings so verstört, dass man ihn nur noch zum Latrinenreinigen verwenden konnte. Und was Louis Blériot, den kühnen Aeronauten, betrifft, er bekam seine Maschine zurück. Und 4 Jahre später, das werden Sie wissen, flog er tatsächlich von Calais nach Dover über den Ärmelkanal. Professor Van Dusen und der fliegende Teppich von Michael Koser. Mit Friedrich W. Bauschulte als Professor Van Dusen und Klaus Herm als Hutchinson Hedge. Die weiteren Rollen sprachen Hans-Peter Hallwachs, Horst Schön, Peter Matitsch, Reinhard Koldehoff, Erik Fessen, Hans Madin, Rainer Pigula, Hermann Ebeling, Hubertus Bengsch. Den Titel »As Time Goes By« spielte Peter Thiele. Ton Gerd Pullmann und Manfred Rabbel. Regieassistenz Sylvia Rauer. Regie Rainer Klute.